ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Willkommen zurück bei 100 aus 100, dem Podcast zum 100-jährigen Jubiläum des Hörspiels. Ich heiße Jörg Albrecht und mir gegenüber sitzt Nora Gomringer. Hallo Jörg. Ja, und wir kommen jetzt zu einer weiteren Zauberei aus dem Hörspiel im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hast du uns mitgebracht. Was ja, ist es denn? Also es ist ein kurzes, charmantes Stück. Es wird im Untertitel genannt Versuch einer Rundfunkgroteske. Ist aus dem Jahr 1924, heißt aber eigentlich Zauberei auf dem Sender. Und wenn man diese etwa 23 Minuten durchlauscht, neu inszeniert 1962, dann hören wir eigentlich so eine Art hinter den Kulissen Sendung und es ist, als wären die Klabautermänner los. Irgendwas ist strukturell ganz komisch. Es erscheinen offensichtlich für die Hörer alle möglichen Sonderphänomene. Man versteht überhaupt nicht mehr, ist das das Radioprogramm oder womit haben wir es hier zu tun? Und der Programmverantwortliche ist also quasi am Rotieren und versucht ein Troubleshooting. Was ist hier los? Was passiert hier? Und wir haben es mit den schönen Eitelkeiten eben auch Einzelner zu tun. Die Märchentante will eben auch gehört werden und hat sich dann eben offensichtlich mit all ihren Mächten zusammengetan und eine Art Spuk für eine Abendstunde hergestellt. Und was so leicht daherkommt, hat eine tiefere Ebene. Man versteht, dass es offensichtlich auch darum geht, Radio in den 20er Jahren auch mal vom inneren Gewebe her aufzudröseln und zu zeigen. Was kann das Radio? Welche Art Verunsicherung kann es auch herstellen? Und ich habe es mit absolutem Amüsement gehört und fand es ein hintergründiges Spiel. Und zum Glück gibt es dann auch einen Zauberer, der sagt, naja, ich habe da eben auch mitgewirkt und habe hier gehext. Archetypentheater würde ich es nennen. Ja, also es ist ganz wesentlich zu sagen, dass das ja aus der wirklich Urzeit auch des Radios stammt und im Grunde die Grenzen des Mediums hier verhandelt werden. Ich muss aber sagen, beim Hören dieser Neuproduktion von 62, denn die Urfassung ist verschollen, da merke ich schon, dass wir heute ein ganz anderes Ohr haben und das so nicht mehr annehmen können. Ich würde behaupten, dass es auch 1962 schon nicht mehr den Zauber hatte, den es vielleicht in den 20er Jahren hatte, eben weil die Neuheit des Mediums nicht mehr da war und diese Ungewissheit, was ist das überhaupt, was höre ich da und wie werden Grenzen durchbrochen, sicherlich nicht mehr dieselbe war. Das ist einfach so ein bisschen das, was jetzt so an Patina bei so einem Stück ja auch anfällt und das ist bei 100 Jahren Geschichte ja auch ganz normal. Ja, ich kann dir da bei fast allem folgen, nur jetzt frage ich mich wirklich, also ob nicht vielleicht sogar die 60er, wie du sagst, den größten Sprung drin haben, denn wenn man es jetzt hört, 2023, also wirklich fast 199 Jahre ist es alt, sozusagen, dann finde ich es heute ganz nah an dem dran, zum Beispiel auch in diesen Nebenkommentaren, die so fallen, so von wegen, kann denn da Musik gespielt worden sein? Ja, Musik wird doch eigentlich, das sieht man doch, ob dann eine Rechnung gestellt wurde für die Verwendung von Musik. Also all die Dinge, die dann auch die Entwicklung der Radiosender auch ausmachen, nämlich dass sie doch ziemlich große bürokratische Apparate geworden sind oder eben da sich schon abzeichnete, das wird so werden, das ist da mit drin. Also von daher, ich fand das eigentlich charmant, dass da einiges noch anklingt oder hast schon du total anklingt. Recht. Bürokratie als Zauberei quasi. Hex, Hex, viel Spaß beim Hören. Ton ab. Zauberei auf dem Sender. Von Hans Flesch. Frankfurt am Main auf Welle 467. Frankfurt am Main auf Welle 467. Die Frau Klehenberg ist hier und will rein. Nein, ausgeschlossen. Nicht. Draußen bleiben. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Frankfurt am Main auf Welle 467. Will einfach hier was rein. Will sie denn, die Märchentante? Die Kinder schlafen doch längst. Ich kann jetzt nicht zum Donnerwetter. Frankfurt am Main auf Welle 470. Nicht zu machen, die lässt nicht was locker. Was wollen Sie denn? Guten Abend, Herr Siebert. Nur zwei Minuten. Nur zwei Minuten. Was fällt Ihnen ein? Es ist doch eingeschaltet. Nur Ruhe. Nur zwei Minuten, bitte. Zwei Minuten der Märchentante? Also ausschalten. Ausschalten. Mikrofon ausschalten.

Das ist ausgeschlossen. Die ganze Weltordnung müsste damit zusammenbrechen. Es wäre ein völlig neues Moment geschaffen. Die Weltgeschichte hätte ihren Sinn verloren. Die Ordnung wäre nicht mehr Herr. Wir müssten uns alle erschießen. Nein, mein Herr Zauberer, ich gebe zu, dass wir alle oft nicht aufpassen und dass wir, wenn wir nicht aufpassen, besiegt werden können. Aber schließlich wollen wir die Ordnung und Sie die Unordnung. Und sicher ist die Ordnung das Richtige und die Unordnung das Falsche. Wenn wir also wollen, dann müssen wir stärker sein als Sie. Jawohl, mein lieber Herr Zauberer. Und jetzt spielen wir noch einmal. Aber jetzt wird's. Pilbusch? Jawohl. Jawohl. Die schöne blaue Donau. Erstsendung brachte die Radio-Umschau am 1. November 1924 eine Kritik, die Sie vielleicht interessieren wird. Der Sender ist verrückt. Ein Versuch am 24. Oktober 1924 auf Welle 467. Punkt 8:30 Uhr beginnt es. Mit einer höllischen Fra Diavolo-Ouvertüre. Alle Rundfunkteilnehmer fahren entsetzt in die Höhe. Aber was ist das? Dr. Flesch, der Herrscher des Senderreiches, wird in seinem Programm gestört. Tatsächlich gestört. Von der Märchentante, die auch einmal abends Märchen erzählen will. Und während noch gütlich mit ihr verhandelt wird, ertönen Zahlen, nichts als Zahlen. Nein, schon werden Soprantöne laut, schon beginnt das Orchester zu spielen, schon werden philosophische Probleme erörtert. Gleichzeitig, alles gleichzeitig. Der Sender ist verrückt. Chaos, Stimmengewehr, Trommelfellangst. Bis sich eine tiefe Stimme herausschält, machtvoll, suggestiv, die Stimme des Zauberers, der sein Werk der Zerstörung und Verwirrung lobt. Vergebens bittet Dr. Flesch sein Orchester, den Donauwalzer zu spielen. Ein Trauermarsch wird daraus. Unordnung scheint über Ordnung zu siegen. Bis Dr. Flesch mit dem Mahnruf an den Willen des Menschen der Zauberei Herr wird. Frei und klar ertönt der Donauwalzer. Ernsthaftes Wollen hat den Spuk besiegt. Was soll der Unsinn, denkt so mancher brave Bürger. Und die Frage ist berechtigt. Nur gehört eine Antwort darauf. Bisher war das Radio nichts anderes als Ausdrucksmittel bestehender Kunstformen. Aber wäre es nicht möglich, mit dem Radio künstlerische Wirkungen zu erzielen, die weder das Theater, noch das Konzert, noch das Kino zu Wege bringen. Vorläufig ist es nur eine Idee, die vom Theoretiker leichter ausgebaut werden kann als vom schöpferischen Künstler. Akustische Wirkungen heißt der Weg. Verheißungsvoll ist er und doch voller Hindernisse. Aber verführerisch ist die Aufgabe. Gelöst ist sie von Dr. Flesch noch nicht worden. Das weiß er selbst, das hat er selbst betont. Ein Versuch, der anregt, der zu neuen Radioschöpfungen führen soll. Aber ein gutes Stück Weg hat der Frankfurter Rundfunk mit seinem ersten Sendespiel doch zurückgelegt. Soweit die Radioumschau aus dem Jahre 1924. Sie hörten eine Rundfunkgroteske aus dem Jahre 1924, Zauberei auf dem Sender, von Hans Flesch. Bei unserem Versuch einer Wiederbelebung dieser Groteske wirkten mit der Sprecher Hans-Helmut Siebert, die Märchentante Josephine Klee-Helmdach, der Tonmeister Werner Krumm, der Leiter Armas Sten-Fühler, der künstlerische Assistent Helmut Kaye, der Geiger Heinz Pielbusch, der geschäftliche Direktor P. Walter Jakob, die Sekretärin Adelheid Böttcher, der Zauberer Fred Metzler. Ton Werner Krumm. Es spielten das Unterhaltungsorchester des Hessischen Rundfunks, Arrangement und Leitung Gerhard Ahl, sowie die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Ferenc Frickschey. Regie Theodor Steiner. Ich will hier ab sofort keinen Mucks hören. Wer sind Sie? Bastian Pastewka. Privatdetektiv? Nein, aber Krimi-Experte. Die schönsten Archivperlen aus der ganzen ARD findest du hier in der Audiothek, im Hörspiel-Podcast Kein Mucks mit Bastian Pastewka.